1. ICH Infant Gross Freud, als man mir vorschlug, gemeinsam zum Tempel des Herrn zu gehen. 2. Nun stehen wir endlich in deinen Toren, Jerusalem, und haben unser Ziel erreicht. 3. Jerusalem ist als ein Stadt wieder aufgebaut worden, die durch ihr fest und geschlossen Bauweis beeindruckt. 4. Zu diesem Ort ziehen die Stamm des Herrn hinauf, gemäß der Vorschrift für Israel im Namen des Herrn ihren Dank auszusprechen. 5. Dort sind die Sitze der Rechtsprechung aufgestellt, welche die Autorität des Hauses David repräsentieren. 6. Bittet instandig Frieden für Jerusalem, mogen all Jen, die Stadt leben, in Sicherheit und Ruhe leben. 7. Es moge Frieden innerhalb deiner Mauern herrschen und Sicherheit in deinen Palasten einkehren. 8. Aufgrund meiner Verbundenheit mit meinen Brüdern und Freunden wunsch ich dir aufrichtig den Frieden. 9. Am des Tempels des Herrn, unseres Gottes, willen word ich mich stets für den Wohligen einsetzen.